Hallo liebe Zauberfreunde, ich heiße euch herzlich willkommen in meinem Reich des Schauerns, des Zauberns. Merlin, Merlin. Merlin, the Giga. Merlin, the Giga. Strahlung ist scheiße. Berlin. Berlin. Berlin, the Giga. Berlin, the Giga. Danke.